von gereizten Därmen, Stress und Depressionen. Nicht jede unzerkaute Erbse darf im Gehirn mitmischen. Der gesunde Darm leitet kleine, unwichtige Verdauungssignale nicht über den Vagus zum Gehirn weiter, sondern verarbeitet sie mit seinem eigenen Hirn. Dafür hat er ja eins. Wenn ihm allerdings etwas wichtig vorkommt, kann er es für nötig halten, das Gehirn mit einzubeziehen. Das Gehirn stellt auch nicht gleich jede Information zum Bewusstsein durch. Wenn der Vagusnerv Informationen zu den extrem wichtigen Orten im Kopf bringen will, muss er sozusagen am Türsteher des Gehirns vorbei. Das ist der Thalamus. Melden die Augen ihm zum 20. Mal, dass im Wohnzimmer immer noch dieselben Gardinen hängen, weist der Thalamus diese Information ab. Sie ist für das Bewusstsein nicht wirklich wichtig. Die Meldung über neue Vorhänge würde beispielsweise wieder durchgelassen. Nicht bei jedem Thalamus, aber bei den meisten. Eine unzerkaute Erbse schafft es nicht über die Schwelle von Darm und Hirn. Bei anderen Reizen sieht das wieder anders aus. So gelangen Meldungen aus dem Bauch bis in den Kopf und können dort zum Beispiel das Brechzentrum über einen merkwürdig hohen Alkoholgehalt informieren, dem Schmerzzentrum von starken Blähungen berichten oder das Auftauchen von unguten Krankheitserregern dem Sachbearbeiter Unwohlsein melden. Diese Reize kommen durch, weil die darmeigene Schwelle und der hirneigene Türsteher sie wichtig finden. Das gilt nicht nur für unangenehme Informationen. Manche Signale können uns auch am Weihnachtsabend satt und zufrieden auf der Couch einschlafen lassen. Bei einigen können wir ganz bewusst sagen, dass sie vom Bauch kommen. Andere werden in unbewussteren Hirnbereichen verarbeitet und können daher nicht so zugeordnet werden. Bei Menschen mit einem gereizten Darm kann die Verbindung vom Darm zum Hirn sehr belastend sein. Das sieht man auch auf Hirnscans. In einem Experiment wurde Probanden ein kleiner Ballon innerhalb des Darms aufgeblasen, während gleichzeitig Bilder der Hirnaktivität erstellt wurden. Bei beschwerdefreien Testpersonen bekam man ein normales Hirnbild, ohne auffallende Gefühlskomponenten. Bei den Reizdarmpatienten dagegen löste das Ausdehnen des Ballons eine deutliche Aktivität in einem emotionalen Hirnbereich aus, in dem sonst unangenehme Gefühle verarbeitet werden. Der gleiche Reiz konnte bei diesen Probanden also beide Schwellen überwinden. Die Patienten fühlten sich schlecht, obwohl sie gar nichts Schlimmes getan hatten. Beim Reizdarmsyndrom spürt man häufig ein unangenehmes Drücken oder Gluckern im Bauch und tendiert zu Durchfall oder Verstopfungen. Betroffene leiden überdurchschnittlich häufig auch unter Angstzuständen oder Depressionen. Experimente wie die der Ballonstudie zeigen, dass Unwohlsein und schlechte Gefühle über die Darm-Hirn-Achse entstehen könnten, wenn die Schwelle des Darms abgesenkt ist oder das Hirn die Information unbedingt haben will. Mögliche Ursachen für einen solchen Zustand können über einen längeren Zeitraum andauernde winzige, sogenannte Mikroentzündungen, eine ungute Darmflora oder unentdeckte Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein.